Erster Jesus sagt, ich sage euch, einige Leute hier werden Gottes Reich sehen, bevor sie sterben. Zweiter 6 Tage später geht Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Dort sind sie allein. Dritter Jesus sieht anders aus. Seine Kleider sind sehr hell und weiß. Vierter Elia und Mose kommen auch. Sie reden mit Jesus. Fünfter Petrus sagt zu Jesus, Lehrer, es ist gut hier. Wir machen 3 Zelte, eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Sechster Petrus weiß nicht, was er sagt. Er hat Angst. Siebter eine Wolke kommt und bedeckt sie. Eine Stimme aus der Wolke sagt, das ist mein Sohn, ich liebe ihn. Hört auf ihn. Achter die Freunde schauen sich um. Sie sehen nur noch Jesus. Neunter als sie vom Berg runtergehen, sagt Jesus, erzählt niemandem, was ihr gesehen habt. Wartet, bis ich von den Toten auferstanden bin. Zehnter die Freunde reden darüber. Was bedeutet das, von den Toten auferstehen? Elfter sie fragen Jesus, warum sagen die Lehrer, dass Elia zuerst kommen muss? Zwölfter Jesus sagt, Elia kommt zuerst und macht alles wieder gut. Aber warum steht dann, dass ich viel leiden muss und die Leute mich nicht achten? 13. Ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Die Leute haben mit ihm gemacht, was sie wollten. So steht es auch geschrieben. 14. Jesus und seine Freunde kommen zurück zu den anderen Jüngern. Viele Leute sind da und streiten mit den Jüngern. 15. Die Leute sehen Jesus und sind überrascht. Sie laufen zu ihm und begrüßen ihn. 16. Jesus fragt, worüber streitet ihr? 17. Ein Mann sagt, Lehrer, ich habe meinen Sohn gebracht. Er kann nicht sprechen, weil er einen bösen Geist hat. 18. Der Geist wirft ihn zu Boden. Mein Sohn hat Schaum vor dem Mund und kann sich nicht bewegen. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist wegzuschicken, aber sie konnten es nicht. 19. Jesus sagt, ihr glaubt nicht. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Bringt den Jungen zu mir. 20. Sie bringen den Jungen zu Jesus. Der Geist wirft ihn sofort zu Boden. Der Junge rollt sich hin und her und hat Schaum vor dem Mund. 21. Jesus fragt den Vater, wie lange hat er das schon? Der Vater sagt, seit er klein ist. 22. Der Geist hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn zu töten. Bitte hilf uns, wenn du kannst. 23. Jesus sagt, was heißt, wenn du kannst? Alles ist möglich, wenn du glaubst. 24. Der Vater ruft, ich glaube. Hilf mir, mehr zu glauben. 25. Jesus sieht, dass immer mehr Leute kommen. Er sagt zu dem bösen Geist, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass den Jungen und komm nie wieder zurück. 26. Der Geist schreit und wirft den Jungen zu Boden. Dann geht er weg. Der Junge liegt da wie tot. Viele Leute sagen, er ist tot. 27. Aber Jesus nimmt den Jungen an der Hand und hilft ihm aufzustehen. Der Junge steht auf. 28. Später fragen die Jünger Jesus, warum konnten wir den Geist nicht wegschicken? 29. Jesus sagt, nur durch Beten und Fasten kann man so einen Geist wegschicken. 30. Jesus und seine Freunde gehen weg. Sie reisen durch Galiläa. Jesus will nicht, dass es jemand weiß. 31. Er sagt zu seinen Freunden, ich, der Menschensohn, werde an andere Leute verraten. Sie werden mich töten. Aber 3 Tage später werde ich auferstehen. 32. Die Freunde verstehen das nicht. Sie haben Angst, ihn zu fragen. 33. Sie kommen nach Hause nach Kapernaum. Jesus fragt seine Freunde, worüber habt ihr unterwegs geredet? 34. Die Freunde sagen nichts. Sie haben darüber geredet, wer der Wichtigste ist. 35. Jesus setzt sich und ruft die 12 Jünger. Er sagt, wer der Erste sein will, soll der Letzte sein und allen dienen. 36. Jesus nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte. Er nimmt das Kind in seine Arme und sagt, 37. Wer so ein Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich geschickt hat. 38. Johannes sagt, Lehrer, wir haben jemanden gesehen, der in deinem Namen böse Geister wegschickt. Wir haben es ihm verboten, weil er nicht mit uns geht. 39. Jesus sagt, verbietet es ihm nicht. Wer in meinem Namen Wunder tut, wird nicht schlecht über mich reden. 40. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. 41. Ich sage euch, wer euch ein Glas Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird seinen Lohn bekommen. 42. Wer einen von diesen kleinen Leuten, die an mich glauben, dazu bringt, etwas Schlechtes zu tun, für den wäre es besser, wenn man ihn mit einem schweren Stein um den Hals ins Meer werfen würde. 43. Wenn deine Hand dich dazu bringt, etwas Schlechtes zu tun, dann hack sie ab. Es ist besser, ohne Hand ins Leben zu kommen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, wo das Feuer nie aufhört zu brennen. 44. Dort sterben die Würmer nicht und das Feuer hört nicht auf zu brennen. 45. Wenn dein Fuß dich dazu bringt, etwas Schlechtes zu tun, dann hack ihn ab. Es ist besser, ohne Fuß ins Leben zu kommen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. 46. Dort sterben die Würmer nicht und das Feuer hört nicht auf zu brennen. 47. Wenn dein Auge dich dazu bringt, etwas Schlechtes zu tun, dann wirf es weg. Es ist besser, mit einem Auge in Gottes Reich zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden. 48. Dort sterben die Würmer nicht und das Feuer hört nicht auf zu brennen. 49. Jeder soll mit Feuer gesalzen werden. 50. Salz ist gut. Aber wenn das Salz nicht mehr salzig ist, was macht man dann damit? Habt Salz bei euch und habt Frieden miteinander.